Erster Glaube bedeutet, dass man fest auf das vertraut, was man hofft, und davon überzeugt ist, dass unsichtbare Dinge wirklich existieren. Zweiter: Wegen ihres starken Glaubens haben die Menschen in früherer Zeit von Gott eine gute Anerkennung für ihr Leben erhalten. Dritter: Durch den Glauben verstehen wir, dass Gott die Welt durch sein Wort erschaffen hat, sodass das Sichtbare aus dem Unsichtbaren entstand. Vierter: Weil Abel glaubte, brachte er Gott ein besseres Opfer als Kain dar, weshalb Gott ihn als einen gerechten Mann bezeichnete. Fünfter: Henoch wurde wegen seines Glaubens direkt zu Gott aufgenommen, ohne zu sterben, da er Gott schon vor seiner Aufnahme gefallen hatte. Sechster: Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu ihm kommt, muss glauben, dass er existiert und Suchende belohnt. Siebter: Noah baute gehorsam ein großes Schiff zur Rettung seiner Familie, nachdem Gott ihn vor zukünftigen Ereignissen gewarnt hatte, die noch unsichtbar waren. Achter: Als Gott Abraham rief, gehorchte dieser und zog in ein fremdes Land, obwohl er vorher nicht wusste, wohin er genau gehen sollte. Neunter: Er lebte als Fremder im versprochenen Land in Zelten, genau wie Isaak und Jakob, die dieselbe Zusage von Gott erhalten hatten. Zehnter: Abraham wartete nämlich geduldig auf die Stadt mit festen Fundamenten, die von Gott selbst geplant und gebaut worden ist. Elfter: Auch Sarah erhielt durch ihren Glauben die Kraft, ein Kind zu bekommen, obwohl sie eigentlich schon viel zu alt dafür war. Zwölfter: Deshalb stammen von einem einzigen Mann, der fast schon gestorben war, so viele Nachkommen ab wie die unzählbaren Sterne am Himmel. Dreizehnter: Alle diese Menschen starben im Glauben, ohne die Erfüllung der Versprechen zu erleben, obwohl sie diese aus der Ferne sahen. 14. Wenn Menschen so über ihr Leben reden, zeigen sie deutlich, dass sie auf der Suche nach einer wahren Heimat sind. 15. Hätten sie dabei an das Land gedacht, aus dem sie ursprünglich gekommen waren, hätten sie jederzeit dorthin zurückkehren können. 16. Aber sie sehnten sich nach einer besseren Heimat im Himmel, weshalb Gott sich nicht schämt, ihr Gott genannt zu werden. 17. Als Abraham geprüft wurde, war er bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, weil er fest auf Gottes Zusage vertraute. 18. Gott hatte ihm zuvor versprochen, dass seine Nachkommen durch Isaak kommen würden, was Abraham trotz der schweren Prüfung glaubte. 19. Er war überzeugt, dass Gott die Macht hat, Menschen von den Toten aufzuwecken, weshalb er seinen Sohn symbolisch zurückerhielt. 20. Weil Isaak fest an die Zukunft glaubte, segnete er seine Söhne Jakob und Esau mit Worten voller Vertrauen. 21. Kurz vor seinem Tod segnete Jakob die Söhne von Josef im Glauben und betete dabei Gott voller Ehrfurcht an. 22. Als Josef im Sterben lag, sprach er über den Auszug der Israeliten aus Ägypten und gab Anweisungen für seine spätere Beerdigung. 23. Die Eltern von Mose versteckten ihr Kind nach der Geburt 3 Monate lang, weil sie keine Angst vor dem Befehl des Königs hatten. 24. Als Mose erwachsen war, weigerte er sich aus Glauben, weiterhin als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnet zu werden. 25. Er entschied sich lieber dafür, mit dem Volk Gottes zu leiden, anstatt die kurzen Vorteile der Sünde in Ägypten zu genießen. 26. Die Schande für den Messias war für ihn wertvoller als alle Schätze Ägyptens, da er auf die zukünftige Belohnung blickte. 27. Er verließ Ägypten ohne Angst vor dem Zorn des Königs, weil er fest auf den unsichtbaren Gott vertraute, als sähe er ihn. 28. Durch seinen Glauben feierte er das Passafest und ließ Blut an die Türen streichen, damit der Todesengel die Erstgeborenen verschonte. 29. Die Israeliten gingen durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter beim selben Versuch im Wasser ertranken. 30. Die Mauern von Jericho stürzten ein, nachdem das Volk 7 Tage lang gläubig um die Stadt herumgegangen war. 31. Die Prostituierte Rahab wurde nicht getötet, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte und Gott mehr vertraute als ihrer Stadt. 32. Ich könnte noch viel mehr über Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten erzählen, aber die Zeit reicht nicht aus. 33. Durch ihren Glauben besiegten sie Königreiche, sorgten für Gerechtigkeit und erlebten, wie Gott seine Versprechen erfüllte oder Löwen bändigte. 34. Sie überlebten gefährliches Feuer, entkamen dem Schwert und wurden aus ihrer Schwachheit heraus wieder stark und mutig im Krieg. 35. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung zurück, während andere gefoltert wurden und die Freiheit ablehnten, um eine bessere Auferstehung zu erreichen. 36. Andere mussten Spott, Schläge oder sogar Ketten und Gefängnis ertragen, weil sie ihrem Glauben an Gott treu bleiben wollten. 37. Sie wurden gesteinigt, mit Sägen getötet oder mit dem Schwert hingerichtet, während sie arm und misshandelt in Tierhäuten umherzogen. 38. Diese Menschen, für die die Welt nicht gut genug war, irrten in Wüsten, Bergen und Höhlen umher, um zu überleben. 39. Obwohl all diese Menschen wegen ihres Glaubens gelobt wurden, erlebten sie zu ihren Lebzeiten nicht die endgültige Erfüllung der Verheißung. 40. Gott hatte nämlich einen noch besseren Plan für uns, damit sie erst gemeinsam mit uns die vollkommene Herrlichkeit erreichen.